Seltsame Freundschaft. Wir trafen uns nunmehr bei jeder Opernaufführung, verabredeten uns dann auch außerhalb des Theaters und bummelten abends meistens miteinander über die Landstraße. Linz, das im letzten Jahrzehnt zu einer modernen Industriestadt geworden ist und Menschen aus allen Gebieten des weiten Donauraumes aufgenommen hat, war damals noch eine stark ländlich bestimmte Stadt. Noch standen in den Vororten die stattlichen, burgenartigen Vierkanthöfe der Bauern, und inmitten aufschießender Miethäuser lagen noch Wiesen, auf denen gemächlich das Vieh weidete. In den Schenken saßen die Leute beim landesüblichen Most. Überall erklang noch der breite, behäbige Dialekt des Landes. Es gab nur Pferdefuhrwerk in der Stadt, und die Fuhrleute sorgten am kräftigsten dafür, dass Linz im Lande blieb. Das Bürgertum, obwohl weitestgehend selbst bäuerlicher Herkunft und vielfach mit der Landbevölkerung versippt und verschwägert, sonderte sich umso schärfer von den ländlichen Schichten ab, je mehr es diesen innerlich noch nahe stand. Beinahe alle maßgebenden Familien der Stadt kannten sich gegenseitig. Geschäftswelt, Beamtentum und Garnison bestimmten den Ton der Gesellschaft. Wer auf sich hielt, traf sich abends beim Bummel auf der Hauptstraße der Stadt, die vom Bahnhof zur Donaubrücke führt und bezeichnenderweise Landstraße heißt. Da Linz keine Universität besaß, ahmten die jungen Menschen aller Schichten und Stände umso eifriger studentische Sitten nach. Der gesellschaftliche Betrieb auf der Landstraße blieb nicht weit hinter dem abendlichen Leben auf der Wiener Ringstraße zurück. Zumindest bildeten sich die Linzer dies ein. Geduld schien Hitler wenig zu haben. Denn war ich einmal nicht pünktlich beim vereinbarten Treffpunkt, kam er sogleich in die Werkstätte, um mich abzuholen. Einerlei, ob ich gerade ein altes schwarzes Wachstuchsofa, einen barocken Ohrenstuhl oder sonst etwas zu reparieren hatte. Meine Arbeit betrachtete er lediglich als lästige Behinderung unseres persönlichen Verkehrs. Ungeduldig schwang er das schwarze Spazierstöckchen, das er immer mit sich führte. Ich wunderte mich, dass er über so viel Zeit verfügte, und fragte ahnungslos, ob er denn nicht auch irgendwo in Arbeit stünde. »Keineswegs«, war die barsche Antwort. An dieses Wort, das mir sehr ungewöhnlich vorkam, knüpfte er eine längere Ausführung an. Für sich halte er eine bestimmte Arbeit, einen Brotberuf, wie er sich ausdrückte, nicht für nötig. Solche Worte hatte ich noch nie von jemandem gehört. Sie widersprachen allem, was bisher an Grundsätzen in meinem Leben gegolten hatte. Ich hielt sein Gerede ursprünglich nur für jugendliche Aufschneiderei, obwohl mir Adolf Hitler seinem Auftreten nach und in der absolut ernsten und sicheren Art, wie er sprach, durchaus nicht wie ein Aufschneider vorkam. Jedenfalls wunderte ich mich sehr über seine Ansichten, fragte aber zunächst nicht weiter, denn unpassenden Fragen gegenüber schien er sehr empfindsam zu sein. So viel hatte ich schon herausgebracht. Da war es vernünftiger, von Lohengrin zu sprechen, der Oper, die uns vor allen anderen immer wieder begeisterte, als von persönlichen Angelegenheiten. »Vielleicht war er der Sohn reicher Eltern«, dachte ich. »Vielleicht hat er eine große Erbschaft gemacht und kann es sich leisten, ohne Brotberuf zu leben.« Das Wort hatte in seinem Munde gerade zu einem verächtlichen Klang bekommen. Keineswegs hielt ich ihn für einen Müßiggänger. Denn nicht der Schimmer eines oberflächlichen, leichtfertigen Nichtstuers war an ihm. Wenn wir beim Kaffee Baumgartner, dem heutigen Kaffee Schönberger, vorüberbummelten, konnte er sich über die jungen Menschen, die dort hinter den Scheiben wie in einer großen Auslage an den Marmortischchen saßen und müßig die Zeit verplauderten, nicht genug ereifern, ohne dass ihm anscheinend der Widerspruch zu seiner eigenen Lebensart bewusst geworden wäre. Vielleicht hatte manche, die in der Auslage saßen, schon einen festen Beruf und ein gesichertes Einkommen, was bei ihm noch zweifelhaft war. Vielleicht ist dieser Hitler Student? Dies war mein erster Eindruck von ihm gewesen. Auch das schwarze Ebenholzstöckchen mit dem zierlichen Elfenbeinschuh als Griff war ein ausgesprochen studentisches Requisit. Allerdings wunderte es mich dann, dass er sich ausgerechnet einen simplen Tapezierergesellen zum Freunde erkor, der immer Angst hatte, dass man auf dem Bummel noch das Leimwasser riechen konnte, mit dem er tagsüber zu tun hatte. Wenn Hitler ein Student war, musste er irgendwo zur Schule gehen. Unversehens brachte ich das Gespräch auf die Schule. Schule? Es war der erste Zornesausbruch, den ich an ihm erlebte. Mit der Schule wollte er absolut nichts zu tun haben. Die Schule ginge ihm nichts mehr an, erklärte er. Er hasse die Professoren und grüße keinen mehr, und auch die Mitschüler hasse er, die in der Schule doch nur zu Nichtstuern erzogen würden. Nein, mit der Schule dürfe ich ihm nicht kommen. Ich erzählte ihm, wie wenig Erfolg ich selbst in der Schule gehabt hätte. Warum keinen Erfolg, wollte er wissen. Es gefiel ihm keineswegs, dass ich in der Schule, die er doch so verachtete, schlecht abgeschnitten hatte. Ich fand mich in diesem Widerspruch nicht zurecht. Aber so viel konnte ich dem Gespräch doch entnehmen, dass auch er vor kurzem eine Schule, vermutlich eine höhere Schule, das Gymnasium oder vielleicht die Realschule besucht haben müsse und dass dieser Besuch vermutlich mit einer Katastrophe geendet habe. Sonst wäre diese radikale Ablehnung wohl kaum denkbar gewesen. Im Übrigen entdeckte ich immer neue Widersprüche und Rätsel an ihm. Manches Mal war er mir geradezu unheimlich. Als wir einmal über den Freienberg spazierten, blieb Hitler plötzlich stehen, zog ein schwarzes Büchlein, ich sehe es heute noch vor mir und könnte es in allen Einzelheiten beschreiben, aus der Tasche und las mir ein selbstverfasstes Gedicht vor. An das Gedicht selbst erinnere ich mich nicht mehr, genauer gesagt, ich vermag es nicht mehr von den Gedichten, die mir Adolf später vorgelesen hat, zu unterscheiden. Aber ich erinnere mich noch genau, welch gewaltigen Eindruck die Tatsache auf mich machte, dass mein Freund dichtete und seine Gedichte so selbstverständlich mit sich herumtrug, wie ich das Spaliererwerkzeug herumtragen musste. Als mir Hitler später auch noch Zeichnungen vorlegte, die er angefertigt hatte, Pläne, die von ihm entworfen worden waren, etwas verworrene, unübersichtliche Pläne, bei denen ich mich lange nicht zurechtfand, als er mir nun erklärte, dass er noch viel mehr Besseres in seinem Zimmer verwahrt habe und entschlossen sei, sein Leben ganz der Kunst zu widmen, begriff ich allmählich, wie es mit meinem Freunde bestellt war. Er zählte zu jener besonderen Menschengattung, von der ich selbst in meinen kühnen Augenblicken geträumt hatte. Ein Künstler, der den nackten Brotberuf verachtete und sich mit Dichten, Zeichnen, Malen und dem Besuch des Theaters beschäftigte. Das imponierte mir ungeheuer. Ich erschauerte vor dem Großartigen, was ich da erlebte. Meine Vorstellungen von einem Künstler waren damals noch sehr nebelhaft. Wahrscheinlich stellte sich auch Hitler darunter noch etwas sehr Nebelhaftes vor. Doch umso verlockender war es. Von seinen Angehörigen sprach Hitler nur selten. Es sei überhaupt ratsam, sich nicht zu viel mit Erwachsenen abzugeben, meinte er, denn diese brächten einen nur mit ihren merkwürdigen Ansichten von den eigenen Vorsätzen ab. Beispielsweise bilde sich sein Vormund, ein Bauer in Leonding namens Meierhofer, unbedingt ein, dass er ein Handwerk erlernen solle. Auch sein Schwager sei dieser Ansicht. Ich schloss daraus, dass bei Hitler sehr komplizierte Familienverhältnisse herrschen mussten. Anscheinend ließ er unter allen Erwachsenen nur einen einzigen Menschen gelten, seine Mutter. Dabei war er doch erst etwa 16 Jahre alt, um 9 Monate jünger als ich. Seine von jener bürgerlichen Auffassung abweichenden Ansichten störten mich im Übrigen gar nicht. Im Gegenteil, gerade das Ungewöhnliche in seinem Wesen zog mich noch stärker an. Dass er sein Leben der Kunst verschrieben hatte, war für mich die höchste Offenbarung, die ein junger Mensch von sich abgeben konnte. Denn heimlich liebäugelte ich gleichfalls mit dem Entschluss, aus dem staubigen, lärmenden Tapeziererbetrieb in die reinen, hohen Gefilde der Kunst hinüberzuwechseln und mich ganz der Musik zu widmen. Es ist für junge Menschen durchaus nicht gleichgültig, an welchem Orte sie sich zu erster Freundschaft begegnen. dass unsere Freundschaft im Theater vor glanzvoller Bühne und rauschender Musik ihren Anfang genommen hatte, erschien mir geradezu als ein Symbol. In gewissem Sinne stand unsere Freundschaft selbst in dieser glücklichen Atmosphäre. Im Übrigen befand ich mich ja in ähnlicher Situation wie Hitler selbst. Die Schule lag hinter mir und hatte mir nichts mehr zu geben. Bei aller Liebe und Anhänglichkeit zu meinen Eltern bedeuteten mir die Erwachsenen sehr wenig. Und vor allem, obwohl so vieles an mir noch offen und fraglich war, hatte ich niemanden, dem ich mich anvertrauen konnte. Trotzdem war es zunächst eine schwierige Freundschaft, denn unsere Wesensart war grundverschieden. Während ich ein stiller, etwas verträumter Jüngling war, sehr einfühlend und anpassungsfähig, daher nachgiebig, ein musikalischer Charakter sozusagen, war Hitler überaus heftig und temperamentvoll. Harmlose Dinge, ein paar unbedachte Worte etwa, konnten Zornesausbrüche bei ihm hervorrufen, bei denen meiner Ansicht nach der Gefühlsaufwand in keinem Verhältnis zu der Geringfügigkeit der Sache stand. Aber wahrscheinlich verstand ich Adolf in diesem Punkte nicht richtig. Vielleicht lag der Unterschied zwischen uns beiden darin, dass er Dinge wichtig nahm, die mir gleichgültig blieben. Ja, dies war eines der besonders typischen Kennzeichen an ihm. Alles beschäftigte und beunruhigte ihn, nichts blieb ihm gleichgültig. Aber bei allen Schwierigkeiten, die sich aus der Verschiedenheit unseres Charakters ergaben, stand unsere Freundschaft selbst doch niemals ernstlich in Gefahr. Es war auch nicht so, wie es häufig bei jungen Menschen ist, dass wir uns mit der Zeit fremd und gleichgültig geworden wären. Im Gegenteil, in äußeren Dingen nahmen wir immer stärker aufeinander Rücksicht. Es klingt seltsam, aber der gleiche Mensch, der unerbittlich an seinem Standpunkt festhielt, konnte sogleich so rücksichtsvoll sein, dass er mich immer wieder beschämte. So gewöhnten wir uns mit der Zeit völlig aneinander. Überhaupt begriff ich bald, dass der Fortbestand unserer Freundschaft nicht zuletzt darauf beruhte, dass ich geduldig zuhören konnte. Aber ich fühlte mich in dieser passiven Rolle keineswegs unglücklich, denn gerade dabei empfand ich am deutlichsten, wie notwendig mich mein Freund brauchte. Auch er stand völlig allein. Der Vater war seit 2 Jahren tot. Die Mutter, so hingebend er sie auch liebte, konnte ihm in dem, was ihn beschäftigte, nicht mehr weiterhelfen. Ich erinnere mich, wie er mir oft über Dinge, die mich gar nicht interessierten, etwa die Verzehrungssteuer, die an der Donaubrücke eingehoben wurde, oder über eine Wohltätigkeitslotterie, für die man gerade in den Straßen sammelte, einen langen Vortrag hielt. Er musste eben sprechen und brauchte jemanden, der ihm zuhörte. Ich staunte oft, wenn er von mir allein mit lebhaften Gesten eine Rede hielt. Niemals störte es ihn, dass ich allein das Publikum war. Aber ein junger Mensch, der so wie mein Freund das, was er sah und erlebte, mit ungewöhnlicher Intensität aufnahm, bedurfte ja irgendeines Mittels, um die Spannungen, die sein ungestümes Temperament heraufbeschwor, ertragen zu können. Unmittelbaren Ausdruck fanden diese Spannungen bei ihm dadurch, dass er darüber sprach und redete. Solche Reden, meistens irgendwo im Freien, unter den Bäumen des Freinsberges, in den Auwäldern an der Donau, wirkten oft wie vulkanische Entladungen. Es brach aus ihm, als dränge etwas Fremdes, ganz anderes in ihm empor. Ich hatte solche Ekstasen bisher nur im Theater bei Schauspielern erlebt, die irgendwelche Gefühle zum Ausdruck bringen mussten, und war anfangs vor solchen eruptiven Ausbrüchen nicht mehr als ein betroffener und fassungsloser Zuhörer, der vor Staunen am Ende zu applaudieren vergaß. Aber ich begriff bald, dass dieses Theater gar kein Theater war. Nein, das war nicht gespielt, nicht übertrieben, nicht aufgetragen. Das war unmittelbar erlebt. Ich sah ja auch, wie bitter ernst ihm dabei zumute war. Immer von Neuem musste ich staunen, wie gewandt er sich auszurücken wusste, wie anschaulich er alles, was ihn bewegt, zu schildern vermochte, wie beredt ihm die Worte vom Munde flössen, wenn er sich ganz von einer Empfindung hinreißen ließ. Nicht was er sprach, gefiel mir zuerst an ihm, sondern wie er sprach. Das war für mich etwas Neues, Großartiges. Ich hatte gar nicht gewusst, dass ein Mensch mit Hilfe bloßer Worte so viel ausrichten kann. Von mir erwartete er dabei nur eines, Zustimmung. Das hatte ich bald herausgebracht. Es fiel mir auch nicht schwer, ihm zuzustimmen, weil ich über viele Fragen, die er anschnitt, überhaupt noch nicht nachgedacht hatte. Trotzdem wäre es falsch anzunehmen, dass sich unsere Freundschaft in diesem einseitigen Verhältnis erschöpft hätte. Das wäre Adolf zu billig und mir zu wenig gewesen. Wesentlich blieb, dass wir uns gegenseitig ausgezeichnet ergänzten. In ihm drängte alles zu aktiver Stellungnahme und forderte stärkste innere Beteiligung, denn im Grunde genommen waren seine elementaren Gefühlsausbrüche ein Beweis, wie leidenschaftlich er an allem Anteil nahm. Ich, im Grunde eine beschauliche und kontemplative Natur, nahm das, was ihn bewegte, mehr oder weniger vorbehaltlos auf und ließ mich von ihm, abgesehen von musikalischen Fragen, gerne überzeugen. Allerdings muss ich zugeben, dass mich Adolf unerhört in Anspruch nahm. Er verfügte völlig eigenmächtig über meine Freizeit. Da er selbst zeitlich an keine feste Ordnung gebunden war, musste ich mich ganz seinen Wünschen fügen. Er forderte alles von mir, war aber auch bereit, alles für mich zu tun. Es gab ja auch für mich gar keine andere Möglichkeit. Ich hätte bei der völligen Inanspruchnahme durch ihn gar keine Zeit gehabt, daneben eine andere Freundschaft zu pflegen. Ich empfand auch gar kein Bedürfnis dazu, denn Adolf ersetzte mir ja ein Dutzend mehr oder weniger gleichgültige Freunde. Eigentlich hätte uns nur eines zu trennen vermocht, ein Mädchen, in das wir uns beide verliebten, denn dann wäre es wohl hart auf hart gegangen. Ich war damals 17 Jahre, es konnte also schon etwas in dieser Art geschehen. Doch gerade in diesem Punkt hatte das Schicksal für uns beide eine so einzigartige Lösung bereit, ich werde sie später im Kapitel Stefanie schildern, dass unsere Freundschaft keineswegs gestört, sondern im Gegenteil ganz wesentlich vertieft wurde. Ich wusste von ihm, dass auch er außer mir keinen anderen Freund besaß. Eine kleine, anscheinend nebensächliche Begebenheit ist mir so deutlich in Erinnerung geblieben, als wäre sie erst gestern geschehen. Adolf hatte mich daheim abgeholt. Von der Klammstraße gingen wir den gewohnten Weg über die Promenade und schwenkten in die Landstraße ein. Da geschah es. Ich könnte heute noch die Straßenecke zeigen, an der sich das Folgende abspielte. Ein junger Bursch, etwa gleich alt wie wir, segelte um die Ecke, ein etwas geckenhaft ausstaffiertes, pausbäckiges Herrchen. Er erkannte in Adolf seinen ehemaligen Mitschüler wieder, blieb stehen, grinste vor Freude über das ganze Gesicht und rief: »Servus Hitler!« Dabei fasste er ihn vertraulich am Rockärmel und fragte in ehrlicher Teilnahme, wie es ihm gehe. Ich war darauf gefasst, dass Adolf dem Schulkameraden ebenso freundlich antworten würde, nachdem er doch so viel auf gutes, höfliches Benehmen hielt. Aber meinem Freund stieg die Zornesröte ins Gesicht. Ich kannte diese Veränderung in seinem Antlitz bereits von anderen Anlässen her und wusste, dass sie nichts Gutes bedeutete. »Das geht dich einen Dreck an!« schrie er ihm erregt in das Gesicht und stieß ihn herb zurück. Dann fasste er mich am Arm und setzte mit mir seinen Weg fort, ohne sich um den anderen zu kümmern, dessen betroffenes Gesicht mit den zuckenden roten Pausbacken mir heute noch vor Augen steht. »Alles künftige Staatsdiener«, sagte Adolf, noch immer wütend zu mir, »und mit solchen Kreaturen bin ich in einer Klasse gesessen.« Es dauerte lange, bis er sich beruhigt hatte. Ein zweites, zeitlich etwas später liegendes Ereignis ist mir gleichfalls in Erinnerung geblieben. Mein verehrter Geigenlehrer Heinrich Dessauer war gestorben. Hitler beteiligte sich mit mir am Begräbnis. Ich wunderte mich darüber, weil er Professor Dessauer gar nicht gekannt hatte. Auf meine erstaunte Frage antwortete er, weil ich es nicht leiden kann, wenn du mit anderen jungen Leuten gehst und sprichst. Es gab vieles, auch Bedeutungsloses, was ihn in Erregung versetzen konnte. Aber am stärksten fuhr er auf, wenn davon die Rede war, dass er Beamter werden sollte. Wenn nur irgendwo das Stichwort Beamter fiel, es brauchte gar nicht im Zusammenhang mit seiner Zukunft gesprochen zu werden, gab es bei ihm garantiert einen Wutanfall. Ich stellte fest, dass diese Wutausbrüche im gewissen Sinne noch immer Auseinandersetzungen mit seinem längst verstorbenen Vater waren, der ihn unbedingt zu einem Staatsbeamten machen wollte, sozusagen nachträgliche Verteidigungsreden. Für unsere damalige Freundschaft war es jedenfalls notwendig, dass ich vom Beamtentum genauso wenig hielt wie er selbst. Bei seiner geradezu rabiaten Ablehnung einer Laufbahn als Beamter konnte ich mir jetzt erklären, dass ihm ein einfacher Tapezierergeselle als Freund lieber war, als einer jener geschniegelten Hofratssöhne, die bereits durch Protektion, Beziehungen und politische Querverbindungen gesicherten Stellenplan fertig im Kopf mit sich herumtrugen und damit den voraussichtlichen Ablauf ihres Lebens im Vornhinein schon kannten. Da war Hitler genau das Gegenteil davon. Bei ihm blieb alles im Ungewissen. Es kam noch eine zweite positive Voraussetzung dazu, die mich in den Augen Adolfs zu seinem Freund prädestinierte. Auch ich sprach wie er selbst der Kunst bedingungslos das Primat im Leben eines Menschen zu. Natürlich konnten wir damals diese Erkenntnis nicht mit so hochtrabenden Worten formulieren. Aber umso nachdrücklicher lebten wir praktisch nach diesem Grundsatz, denn für mich war längst die Ausübung der Musik der entscheidende Faktor in meinem Leben geworden. Die Arbeit in der Werkstätte musste mir lediglich die äußere Existenz sichern. Für meinen Freund aber war die Kunst noch viel mehr. Bei der intensiven Art, mit der er alles um sich aufnahm, prüfte, ablehnte, verwarf, bei seinem unheimlichen Ernst, bei diesem ständigen an allem beteiligt sein, bedurfte er eines Gegengewichtes. Dieses fand er allein in der Kunst. So brachte ich denn für ihn alle Voraussetzungen mit, die für eine Freundschaft notwendig waren. Ich hatte nichts mit seinem früheren Mitschülern gemeinsam, hatte nichts mit Beamtentum zu tun, lebte ganz der Kunst. Außerdem verstand ich viel von Musik. Die Gleichartigkeit der Neigungen band uns ebenso sehr aneinander wie die Verschiedenartigkeit der Temperamente. Ich überlasse es anderen, darüber zu urteilen, ob Menschen, die wie Hitler mit der Sicherheit eines Traumwandlers ihren Weg gehen, den Menschen, den sie für eine bestimmte Wegstrecke notwendig brauchen, zufällig aus der Menge herausfinden oder ob es eine bestimmte Fügung ist, die ihnen im entscheidenden Augenblick diesen Menschen entgegenführt. Ich kann nur die Tatsache feststellen, dass ich von der Begegnung im Theater bis zu seinem späteren Absinken in die Wiener Elendszeit, in die ich nicht mehr hineingehörte, für Adolf Hitler dieser Mensch war.